Most Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Masters of Nerdism. In dieser Aufnahme soll es mal um die Gamescom 2018 gehen. Die Gamescom ist wohl die größte Videospielmesse Europas und die fand mal wieder in Köln statt, also auf dem Messegelände. Ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich da gewesen bin. Ich glaube, das müsste jetzt so das vierte Mal in Folge sein, dass ich diese Messe besucht habe. Und es ist mal wieder ein gigantisches Event gewesen. Ich glaube, dieses Jahr waren sogar 500.000 Menschen da, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. In den letzten Jahren war es halt immer ein bisschen weniger, aber ich glaube, diesmal haben sie auch wirklich mehr reingelassen. Und das hat sich auch bemerkbar gemacht. Also vor allem das Kuriose an der ganzen Geschichte ist halt, ja, auf dem Messegelände in Köln wird halt noch gebaut. Und dementsprechend hast du natürlich, um die Massen ein bisschen zu dämpfen, halt einen gewissen Slalom, wenn du auf das Messegelände möchtest. Und naja, es ist zwar schon ein bisschen besser geworden in Bezug aufs letztes Jahr, weil wenn du Richtung Messe gehst, musst du nämlich auch über einen gewissen Kieselbereich gehen. Und das tut ziemlich weh an den Füßen. Da kannst du noch so dicke Schuhsohlen haben. Aber naja, gut, das ist ein kleines Manko. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel Negatives über dieses Event berichten, denn es war großartig. Ich bin ja ein etwas orientierungsloser Mensch. Bedeutet, ich mache mir nie im Vorfeld Gedanken, was peilst du als erstes an. Für mich relevant ist es erstmal, erst auf dem Messegelände zu sein und dann mal schauen, wie ist die Lage, wo ist was. Denn das Gute ist halt auch, man bekommt dann auch direkt am Einlass so ein Magazin in die Finger gedrückt und da ist dann auch ein sehr gut detaillierter Hallenplan drin. Also da werden dann die ganzen Hallen eben halt auch aufgelistet und du kannst dich dann auch orientieren, wo ist was, wo findest du welchen Publisher, wo sind gewisse Aussteller. Und zuerst wollte ich mich so an den Außenbereich zwischen Halle 5 und 6 begeben. Während ich das gemacht hatte, landete ich plötzlich in der Merch-Halle. Ich glaube, das müsste Halle 5.2 gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder nee, gar nicht wahr, es war 5.1. Und ich wurde direkt auch schwach. Also was an der Messe leider nicht so wirklich möglich ist, ist großartig Videospiele zu kaufen. Es gibt zwar ein paar Aussteller, da kannst du Videospiele kaufen, aber die sind wirklich reduziert. Also was ein bisschen schade ist, ich meine gut, man geht jetzt auf die Gamescom jetzt nicht, um großartig zu kaufen, zumindest geht es mir so. Aber es gibt ja auch viele Leute, die sagen sich, ja, wenn man schon mal da ist, dann kann man auch groß shoppen gehen. Und ich wurde an einem Stand schwach und das hatte so gar nichts mit Videospielen zu tun. Denn die Sammlerecke, das ist ein Fachhändler für Comics. Die haben alles Mögliche, amerikanisch bis Manga und auch deutsche Hefte. Und die haben jetzt nicht so irgendwie Comics einzeln verkauft, natürlich auch. Aber die haben quasi gesagt, 100 Gramm Comics kosten 1 Euro, bedeutet, du kannst ein Kilo Comics für 10 Euro kaufen. Und da habe ich natürlich zugeschlagen, habe mir ein paar deutsche Hefte geholt, das jetzt nur mal so als kleine Randnotiz. Ja, nachdem ich dann direkt Geld ausgegeben hatte, obwohl mein Budget sehr rar gesät ist, habe ich mich dann endlich in die Zwischenhalle, also in den Zwischenraum zwischen Halle 5 und 6 begeben, wo dann auch die ganzen LKW-Verladerstationen sind und da sind dann auch technische Utensilien vom Messebetreiber untergekommen und da gibt es dann auch Fressbuden. Die Preise waren natürlich messeentsprechend total Horror. Also du hast für so ein Quadratdezimeter Pizza hast du 6 Euro bezahlt und wenn du so ein Glas Kölsch wolltest, hast du dann auch irgendwie, ich glaube, 5 Euro bezahlt oder wenn nicht sogar noch mehr. Und wenn du so einen Cocktail wolltest, hast du direkt 9 Euro ausgeben müssen. Also das sind echt Horrorpreise. Ich meine, man kennt die Messepreise, aber da ist es auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man selber was dabei hatte. Und so ging es mir dann auch, nachdem ich mich dann mit ein paar Leuten getroffen hatte. Jetzt muss ich selber mal überlegen, denn ich habe jetzt einiges angepeilt und ich versuche das jetzt mal so ein bisschen strukturiert abzuhandeln. Ich hatte ursprünglich geplant, dass ich Kingdom Hearts 3 anspiele, weil ein Kumpel sagte zu mir, ja, gestern war da gar nicht so viel los, also dachte ich mir, ja, okay, gehst du da mal hin. Und dann waren wir halt da. Leider sagte man uns dann, dass es ziemlich voll ist und wir sollen dann später wiederkommen. Ja, und somit, weil wir dann andere Sachen angepeilt hatten und es ist sowieso Horror, weil wenn du bei den ganzen großen Publishern und Spieleentwicklern dich anstellen möchtest, teilweise haben die Leute dafür ein Spiel, um das mal eventuell eine halbe Stunde zu spielen, haben sie 9 Stunden angestellt. Ich meine, es ist klar, es kommt ein neues Spiel auf den Markt und du möchtest natürlich vor allen anderen möchtest du es spielen. Dafür ist ja auch diese Gamescom da, damit dann auch eben halt Publisher ihre Spiele vorstellen. Und natürlich waren dann auch die ganzen Größen wie Nintendo, EA, Xbox, Sony und wie sie alle heißen, waren dann natürlich da. Und besonders Blizzard hatte mal wieder eine riesen fette Halle, wo dann auch wo dann auch ein Konzert stattgefunden hat von diesem Videogame Live in Concert. Die haben dann natürlich auch nur Dinge zu Blizzard-Spielen bzw. Warcraft gespielt. Aber das habe ich mir in diesem Jahr nicht gegeben, weil ich muss gestehen, ich bin zwar derzeit ein bisschen Diablo 3 am Spielen, aber dass ich mir das jetzt allein wegen den World of Warcraft-Songs geben wollte, da habe ich dann von abgesehen. Und ja, ich habe dann, als ich mich dann mit Leuten kurz geschlossen habe, haben wir so ein paar Dinge angepeilt bei Bandai Namco. Da haben wir zum Beispiel ja, wir haben, jetzt muss ich überlegen, wir haben nämlich auch Soul Calibur 6 gespielt, aber das ist ja woanders gewesen. Das war auf jeden Fall direkt so nebenan. Aber wir haben dann bei Bandai Namco haben wir das Spiel zu Hero Academia. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt der Anime? Ich hab ihn mir heute. Genau, My Hero Academia. Das habe ich mir angeschaut. Und da passt es nämlich ganz gut, denn ich habe nämlich auch den Dante Belmont getroffen, mit dem ich unterwegs war. Und da werdet ihr jetzt auch einige Worte mal kurz hören. So, ich war jetzt eine Zeit lang mit dem Dante Belmont unterwegs und wir haben einige Spiele angezockt. Vorrangig waren, ne, es waren alles Fighting Games, die wir jetzt gezockt haben, Ja, tatsächlich. tatsächlich. Aber ich frage dich jetzt einfach mal, was waren denn so die Spiele, die du bislang gesehen hast dieses Jahr auf der Gamescom? Ich habe eine Menge schon gesehen. Ich war in Dead or Alive 6, ich war bei Soul Calibur 6, war ich auch zweimal. Ich habe Jump Force vorhin angespielt, mit dem Albert von Loris HD zusammen. Ich habe noch, also Kingdom Hearts wollte ich noch gucken, aber da war mir die Schlange zu lang. Ich habe noch angespielt, boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich hab mir eine ganze Liste gemacht, ich war bei ziemlich vielen Sachen. Ich habe noch Dragon Ball Fighters für die Switch habe ich noch gespielt. Auf jeden Fall noch irgendwas, aber mir fällt es gerade nicht ein. Aber es waren auf jeden Fall einige Dinger, die ich noch angespielt habe. Ah ja, Sonic Team Racing. Sonic Team Racing zum Beispiel habe ich auch noch gespielt. War ich aber nicht begeistert von. Ist leider nicht sehr gut gewesen. Um deinen Erinnerungen auf die Sprünge zu helfen, wir haben ja das Spiel zu, ich glaube, der Anime heißt My Hero Academia. Ja, genau, My Hero Genau, also, Academia. da gibt es jetzt ein sehr geiles Fighting Game zu. Also hätte ich nicht gedacht. Wir haben es jetzt beide mal so ein bisschen angezockt und es ist tatsächlich sehr, sehr Arcade-lastig, auch wenn es eben halt diesen 3D-Look hat, aber er ist eben halt jetzt nicht in diesem Polygon-Style, sondern das ist wie Namco-typisch. Es ist halt gezeichnet. Ich fand es eigentlich recht geil. Wie waren deine Eindrücke? Vor allen Dingen, du kennst ja den Anime im Gegensatz zu mir. Ja, also ich bin noch nicht sehr weit. Ich lese den Manga und bin bei Band 7, glaube ich, aktuell. Aber ich konnte auf jeden Fall schon ziemlich viel davon wiedererkennen. Aber ein paar Sachen waren für mich auch ein kleiner Spoiler, zumindest optisch gesehen. Ich habe zum Glück jetzt nicht gelesen, wer die Charaktere sind oder sowas. Aber das Spiel an sich war großartig. Also es erinnert an Spiele wie One Piece Burning Blood oder Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi oder auch Naruto Ultimate Ninja Storm. Also es ist auch so einer dieser 3D-Prügler. Und Also es fängt einfach die Optik und allgemein das Feeling von My Hero Academia fängt einfach 100% perfekt ein. Also ich freue mich mega drauf. Ja, also kann ich nur bestätigen. Also ich kannte den Anime zwar jetzt nur vom Hören sagen, also ich werde auf jeden Fall da auch mal mir ein paar Blicke erhaschen, weil das ist so genau die Thematik, auf die ich wirklich Lust habe. Aber das war ja nicht das einzige Fighting Game, was wir gespielt haben. Wir haben ja auch das neue Soul Calibur gespielt und da ist ja jetzt der Gaststar Geralt aus The Witcher, den ich jetzt persönlich fand, dass der sich nicht so gut spielen lässt, aber da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Wie waren deine Eindrücke von Soul Calibur, von dem neuen Teil? Also es war tatsächlich das erste Soul Calibur, was ich jemals gespielt habe. Ich hab die Reihe quasi immer nur so auch vom Hörensagen quasi mitbekommen, mal ab und zu mal ein paar Gameplay-Videos gesehen. Aber ich war erstmal sehr positiv überrascht, weil sie es halt einfach anders spielt als zum Beispiel Tekken oder Street Fighter. Also dass erstmal, dass nicht jeder Schlag zum, also nicht jeder Knopf zum Schlagen da ist, ist tatsächlich ziemlich ungewohnt gewesen für mich fürs Erste. Aber insgesamt gefällt es mir halt ziemlich gut, weil ich halt auch mal auf der Suche nach Fighting Games bin, die ein bisschen anders sind. Also keine Ahnung, so den x-ten Street Fighter Klon zu spielen oder den x-ten Tekken Klon ist halt irgendwie auch nicht mehr das Wahre. Aber Soul Calibur hat tatsächlich halt einfach eine eigene Identität. Und ich war von dem sechsten Teil jetzt positiv überrascht. Ich kann jetzt natürlich leider nicht vergleichen, inwiefern der sich abhebt von anderen Teilen der Reihe, weil es der erste war, den ich gespielt habe. Aber er hat mir auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht und ich will die Reihe definitiv nachholen. Ja, gibt es noch irgendwelche Dinge, die du auf der Gamescom dieses Jahr anzocken möchtest oder wo du sagst, ja, da möchte ich mich auf jeden Fall mal informieren, was das ist? Ja, da gibt es auf jeden Fall einige. Problem ist halt immer nur die Wartezeit. Also ich möchte auf jeden Fall noch das Spider-Man-Spiel für die PS4 sehen. Ich möchte definitiv noch zu Devil May Cry rein. Resident Evil würde ich mir vielleicht auch angucken, das Remake vom zweiten. Dann gibt es auf jeden Fall noch One Piece World Seeker, wo ich definitiv noch hin möchte. Problem ist halt nur, das sind alles Schlangen, wo du halt teilweise an die 4 Stunden anstehst. Und Kingdom Hearts 3 zum Beispiel auch, wo man gestern einfach so rein konnte. Und ich bereue es auf jeden Fall, dass ich da gestern nicht reingegangen bin, weil heute war die Schlange 3 Stunden lang. Okay, ich danke dir auf jeden Fall. Und auch du darfst jetzt nochmal, wenn du möchtest, für irgendwas Werbung machen. Auch wenn Eigenlob stinkt oder Eigenwerbung in dem Fall. Mein Name ist Dante Belmont. Ihr findet mich auf YouTube. Ihr findet mich auf Twitter unter Belmont Dante. Mit D, weil mit T nicht mehr verfügbar war. Und ja, das ist eigentlich alles. Okay, ich danke dir auf jeden Fall und wir werden jetzt noch ein bisschen durch die Gamescom laufen. Ich hatte eben gesagt, dass Soul Calibur ja neben Namco war, was ja totaler Quatsch ist, weil der neue Soul Calibur ist natürlich auch ein Namco-Titel. Und ich muss gestehen, bei Soul Calibur, ich kenne die Reihe, also ich habe auch schon ein paar Ableger aus der Reihe gespielt, nur ich würde jetzt sagen, aufgrund der Steuerung, weil du arbeitest, so ist zumindest mein Empfinden, viel mit Schultertasten in diesem Fighting Game und du arbeitest auch viel mit Block-Kombos, so ist zumindest meine Wahrnehmung bei der Soul Calibur-Reihe und ich bin halt so ein wirklich klassischer Arcade-Freund von Prüglern. Also ich kann mit so SNK-Titeln oder Titeln, also oder Namco-Prüglern, kann ich halt mehr anfangen. Ja, und ich hatte ja eben erwähnt, wir hatten ja das Spiel zu My Hero Academia gespielt und ich habe mir dann auch im Nachgang, also nachdem ich von der Gamescom war, hatte ich mir dann auch die erste Staffel von dem Anime angeschaut und ich muss sagen, ja, die haben das Feeling von dem Anime wirklich gut eingefangen in diesem Spiel. Kommen wir aber zu anderen Dingen, die ich noch gespielt habe. Auch was Fighting, das geht gerade auch so schön über, in Sachen Fighting Games. Ich war nämlich dann auch in der Retro-Sektion auf der Gamescom gewesen. Ich glaube, es müsste Halle 10 gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Es ist auf jeden Fall mein absolutes Highlight jedes Jahr, über diese Retro-Sektion zu gehen. Und diesmal gab es dann auch von vielen Ausstellern, gab es dann auch wieder Automaten, wo du direkt anzocken konntest. Und es gab dann auch alte Heimcomputersysteme, Amiga, C64, auch wo Leute dann auch neue Spiele vorgestellt haben. Das ist nämlich auch so ein kleines Highlight für jeden Retro-Zocker. Was aber dieses Jahr besonders für mich interessant war, denn du konntest vor Ort das Neo Geo Mini zocken. Und da habe ich mich dann mit dem Albert von Low SHD hinbegeben Und da haben wir uns dann eine Runde Twinkle Star Sprites auf dem neuen Neo Geo Mini gegeben. Ich finde das Ding super, denn zumal, du kannst dann natürlich auch den, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt eine Neuauflage ist, aber du kannst von dem Neo Geo CD, kannst du da das Ding Controller anschließen. Und du hast bei diesem kleinen, es ist wirklich so ein Mini-Arcade-Ding, was du auch mit an den Fernseher anschließen kannst. Und du hast auch einen kleinen Arcade-Stick an diesem Gerät. Und zusätzlich hast du dann noch so einen kleinen, lass mich jetzt nicht lügen, es sind vielleicht, ja, 6 oder 8 Zoll. Die genauen Diagonale weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, da hast du noch einen kleinen LCD-Bildschirm drin. Und dieser Arcade-Stick, ich habe es nicht glauben wollen, der hat einen richtig krassen Widerstand. Ich habe dann natürlich, als ich dann eine Runde Twinkle Star Sprites mit dem Albert gespielt habe, habe ich dann das Gamepad genommen. Er hat dann mit dem Arcade-Stick gespielt. Aber ey, ohne Witz, ich finde sowas wesentlich interessanter als ein NES Mini, weil ich bin ein Nintendo-Kind, ohne Frage, aber ich bin damals nicht so mit dem Neo Geo in Berührung gekommen, weil, wenn ihr mal auf eBay schaut, die Dinger sind schweineteuer und wenn ihr da als Retro-Fan euch nochmal irgendwie ranwagt, dann müsst ihr tief in die Tasche greifen und da ist so ein Gerät jetzt wirklich eine geile Alternative. Es gab ja vor einigen Jahren mal dieses Neo Geo X, also dieses Hybrid-Ding, wo du einmal ein Handheld hattest und mit diesem Handheld konntest du dann quasi in so einen Einschub von einem Neo Geo packen, so eine Dockingstation, hast dann quasi das wieder zugemacht und hattest dann quasi eine Konsole, die du an den Fernseher anschließen kannst. Und jetzt hast du halt mit einem Neo Geo Mini, hast du dann eben halt so was komplett Fertiges, kannst es an den Fernseher anschließen, super. Und ich glaube, das Ding soll irgendwie so um die $100 kommen. Bin ich auf jeden Fall heiß drauf, sage ich ganz ehrlich. Und wenn ich demnächst mal so das nötige Kleingeld habe, dann werde ich da mit Sicherheit mal mit zwei Augen drauf schielen, weil ich bin auch ein großer Freund von diesen ganzen SNK und Neo Geo Versoftungen. Nicht nur Twinkle Star Sprites, ja, es gibt ja dann auch so Sachen wie King of Fighters oder die Metal Slug-Reihe ist ja auch sehr bekannt. Also das ist da natürlich auch alles mit drauf. Also kann ich euch nur mal empfehlen, wenn ihr retro-affin seid, dass ihr da euch mal informiert. Ja, es gab ja nicht nur solche Dinge da bei der Retro-Ecke zu sehen. Es gab natürlich auch Aussteller, die aus diversen Zeiten was ausgestellt hatten. So aus allen Jahrzehnten, wo es Videokonsolen gab. Ich hätte gerne auch dem Senat vom Retro-Kram Hallo gesagt. An dieser Stelle dann auch nochmal schöne Grüße. Er macht nämlich auch er ist auch Teil von einem wunderschönen Nicht-Podcast-Podcast-Projekt, wie ich es immer nenne. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, Retro-Kram. Er hatte halt auf der Gamescom drei Vitrinen stehen, wo er dann seine ganzen Handhelds ausgestellt hat. Er sagte selber, es ist der kleinste Stand der Gamescom. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe auf jeden Fall keinen Stand, also keinen Aussteller gesehen, der weniger Platz in Anspruch nahm. Aber wenn wir auch schon über die Retro-Ecke sprechen, da gab es nämlich auch Musik. Da haben dann auch so ein paar Chiptune-Künstler aufgelegt, insbesondere auch der Tronimal. Da könnt ihr euch auch mal informieren, der macht auch schöne Musik. Und es war auch der Chris Hülsbeck da. Den werdet ihr wahrscheinlich kennen, wenn ihr früher auf Heimcomputersystemen unterwegs gewesen seid. Da zum Beispiel die Musik von Turrican hat er komponiert. Es gab noch ein paar andere Titel, die er komponiert hat, also insbesondere gerade zur Heimcomputerzeit. Da war er ziemlich groß, was Komposition anbelangt für Videospiele. Und er hatte auch ein Live-Konzert gegeben. Und da habe ich mir natürlich auch ein paar Töne erlauschen können. Ich muss gestehen, ich war nie so der großartige Heimcomputer-Fan, aber ich hatte natürlich auch eine Zeit lang C64 gehabt und so Sachen wie Turrican sind mir natürlich auch ein Begriff und auch Chris Hülsbeck, aufgrund, dass ich mich damit mal beschäftigt habe und war auf jeden Fall mal ein Erlebnis, diesen Menschen zu hören, wie er komponiert, also beziehungsweise wie er Musik macht auf seinem Keyboard. Und nachdem ich dann so mich mit jede Menge Leuten verquatscht hatte und jede Menge Dinge erlebt hatte, habe ich dann irgendwann den Entschluss gefasst, dass ich in die Indie-Booth-Arena gehe. Aber ich war auch mit dem Herr Consolero unterwegs und der Herr Consolero, der ist ja ein großer Nintendo-Fan, aber der hat auch andere Dinge auf der Gamescom erlebt. Einzig wahre Shiggy. So, ich bin jetzt gerade auf der Gamescom, heute am Donnerstag. Das wird auch der einzige Tag sein, an dem ich dieses Jahr da bin. Und ich habe den Herrn Consolero getroffen und der ist gerade bei mir. Herr Consolero, wir kennen uns hier jetzt auch schon ein paar Jahre. Erzähl doch mal, was hast du alles auf der Gamescom gesehen und angespielt? Ja, schönen guten Tag erstmal. Da ich ja dieses Jahr ein, ich sag mal, Presseticket bekommen habe, konnte ich natürlich schon am Dienstag hier eintreten und habe einige Sachen spielen können, die ich jetzt zum Beispiel bei normalen Tagen eher weniger gespielt hätte, weil ich mich nicht... Ja, danke. Alter, ich hasse Fortnite-Kinder, Alter. Die ich an normalen Tagen sonst nicht hätte spielen können, weil ich stehe keine 2-3 Stunden für irgendwelche Spiele hier an. Und angespielt habe ich Smash Bros. Für die Switch, mega gut. Also man hat ein paar Stages ausprobieren können, ein paar Charakter, aber irgendwie nicht alle. Und war geil, also könnte richtig nice werden. Mario Party hatte ich auch noch angespielt, leider nur Minispiele, so eine kleine Ansammlung davon. Ist aber richtig geil umgesetzt, gerade weil die Joy-Con-Steuerung richtig gut eingesetzt wird. Also Minispiele werden definitiv schon mal top sein. Und der Story-Modus weiß ich nicht. Also ich hoffe mal, dass er ganz gut sein wird. Diablo für die Switch habe ich auch noch angespielt. Das war auch ein bisschen komplex, das von der Steuerung aus. Muss man sich ein bisschen umgewöhnen, weil... ich sag mal, vom PC her, da hat man halt 4 Tasten so ungefähr und fertig. Und beim Controller ist dann doch ein bisschen mehr. Musste man sich irgendwie erstmal einfinden oder man muss sich erstmal einfinden, weil man da mit einem Level 70er Charakter reingeschmissen wurde und dann, ja, einfach mal losspielen. Aber was habe ich denn noch gespielt? Ja, hast du außer Nintendo-Kram irgendwas gespielt? Irgendwelche AAA-Titel von anderen Herstellern oder für andere Konsolen? Eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich Cyberpunk nochmal spielen, aber da, wie gesagt, das ist mir viel zu lang und Pressetag. Ich hatte Glück, dass ich die Sachen, die ich spielen wollte, spielen konnte und den Rest, habe ich halt mal so mitgenommen. Ein bisschen Retro-Ecke, so einen Arcade-Automaten mitgenommen und so ein paar andere Sachen noch gesehen, aber eigentlich überwiegend nur Nintendo abgesahnt. Okay, du wirst jetzt noch morgen da sein und Samstag auch, richtig? Genau, ich bin die ganze Woche da und eigentlich mache ich jetzt morgen und übermorgen noch einen chilligen. Also gesehen habe ich eigentlich alles. Vielleicht noch den Indie-Bereich nochmal abchecken, weil der Huli-Nerd, ich weiß nicht, wie viel er im Podcast schon erzählt hat, aber soll wohl geiler Schüssel abgehen mit einem GTA-Remake mit irgendwelchen Tieren oder so ein Scheiß. Und das schaue ich mir morgen mal an dann. Okay, ich danke dir auf jeden Fall und wünsche dir noch viel Spaß auf der Gamescom. Ach ja, du hast ja auch einen YouTube-Kanal, kannst gerne dafür Werbung machen. Ja, auf YouTube findet ihr mich unter Herr Consolero oder wenn ihr mich täglich sehen wollt oder fast täglich bei Twitch, auch unter dem gleichen Namen. Alles klar. Da hatte es der Herr Consolero bereits angeteased. Ich bin dann irgendwann in Halle 10.1 in der Indie Arena Booth gewesen, beziehungsweise das ist so ein Sammelstand gewesen, also ein großes Areal an Sammelständen, wo dann halt kleinere Entwickler ihre Spiele präsentiert haben. Also immer ein Screen und die hatten dann immer so einen Meter, Meter 20 Platz, wo sie dann ihr Spiel präsentiert haben. Also immer quasi mit einem Abgesandten von dem Entwickler oder manchmal war es auch der Entwickler selber. Und du konntest dann direkt das Spiel spielen und hast dich dann auch direkt mit dem Entwicklermenschen unterhalten. Das waren dann auch Entwickler, die kamen aus aller Herren Länder her. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle 4 hervorheben. Aber bevor ich das mache, die Indie Arena Booth hatte nämlich so ein interessantes Gimmick. Du konntest dir an einem Stand eine Karte holen und du konntest dir dann quasi eine Fritz Cola erspielen. Bedeutet, wenn du dir 10 Stempel geholt hattest, bekamst du dann eine Fritz Cola umsonst. Es war natürlich auch wieder jede Menge Pixel-Art mit dabei, also es gab da jede Menge Plattformer oder es gab dann auch so Point-and-Click-Adventure, die dann wirklich in einem einfachen Grafikstil gehalten sind. Es ist wirklich so Gameplay-technisch für jeden was dabei gewesen. Es waren Schmaps dabei, es waren auch Pixel-Art-Fighting-Games dabei, wo ich mir leider auch nicht den Namen notiert hatte. Und leider muss ich gestehen, ich hatte da 2 Entwickler interviewt, aber die Aufnahme ist leider jetzt abhanden gekommen, was mich sehr ärgert. Aber sei es drum, ich habe mir auf jeden Fall eine Fritz Cola erspielt und vier Spiele möchte ich jetzt hervorheben. Als erstes kommen wir zu What the Golf. Es ist ein Golfspiel, aber es ist nicht ein normales Golfspiel, denn es ist so richtig Indie. Und wenn ich meine Indie, dann ist es auch richtig Indie. Ja, seid quasi so ein Polygon-Männchen in einem Parcours. Und wenn ihr dann anfangt, den Golfschläger anzupeilen, also Richtung Loch, dann schmeißt sich diese Figur selber. Oder teilweise, ihr müsst dann Tannen werfen, die dann irgendwie in ein Haus fallen. Es ist so ein eigenes Spielkonzept. Also es ist wirklich witzig. Viele würden jetzt sagen, es ist Trash. Wenn man dem Titel dann auch Trash bezeichnen möchte, dann ist es auf jeden Fall unterhaltsamer Trash. What the Golf kann ich euch dann auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Es ist wirklich unterhaltsam. Aber kommen wir von etwas Unterhaltsamen zu etwas, was nachdenklich stimmt. Denn es war auch das deutsche Spiel, beziehungsweise ein deutscher Entwickler, war nämlich da auch mit in diesem Bereich gewesen. Und mit Sicherheit habt ihr es auch schon in der Presse gehört. Es gibt nämlich ein Spiel, was unzensiert Swastikas beziehungsweise Hakenkreuze zeigt. Und hier ist die Rede natürlich Through the Darkest of Times. Es ist quasi ein Adventure, was künstlerisch gehalten ist, wo ihr quasi eine Widerstandsgruppe oder beziehungsweise verfolgte Menschen in der Nazi-Zeit spielt. Und das ist wirklich ein Adventure, was düster gehalten ist. Ihr habt dann immer eine Entscheidungsabfrage. Und das ist halt auch etwas, was ich euch sehr ans Herz legen kann. Ich habe es zwar wirklich nur kurz gespielt, aber das war schon sehr beeindruckend, weil man hat da wirklich eine beklemmende Atmosphäre geschaffen. Und da kann man wirklich von einem Kunstspiel sprechen. Through the Darkest of Times. Und dann noch etwas, was mich dann sehr fasziniert hat, war Damn View. Damn View, man kann sagen, es hat so ein bisschen die alte GTA-Mechanik, also von den ersten beiden GTA-Teilen drin, ganz anders als Hotline Miami. Und die ganze Welt bei Damn View ist aus Charakteren, die tierische Humanoiden sind. Also in der Version, die ich jetzt an dem Tag gespielt hatte, hatte man jetzt da noch nicht so die Hitboxen ausgearbeitet und man hatte da jetzt noch nicht so die Quests und Missionen drin. Ich konnte da so ein bisschen rumfahren, habe mich dann auch währenddessen da mit dem Menschen am Stand unterhalten. Also es war vom Stil her, hat es mich sehr beeindruckt. Also es ist Pixel-Art-Style, aber man hat da von den ganzen Texturen, hat man das so ein bisschen nachgezeichnet. Also es ist wirklich schön gemacht. Also es könnte quasi auch auf einem, also von der Optik her kann man schon sagen, es ist so eine Mischung 16-Bit, 32-Bit, aber es ist wirklich eigen. Und das ist auf jeden Fall ein Spiel, da werde ich mich in nächster Zeit mal interessieren, wenn es dann auch komplett fertig ist und zum Download bereit. Denn allein nur, dass ich da rumgefahren bin und konnte dann auch aussteigen und dann halt auch mit den anderen Spielfiguren interagieren. Ja, natürlich kannst du auch aussteigen und dann gegnerische Gangs dann auch dich mit anlegen. Also der Entwickler sagt da auch, es lehnt sich da auch wirklich an die ersten beiden GTA-Teile an, dass du, je nachdem wie gut du dich mit der Einbande dann eben halt beherrschst und also wie gut deine Connection zu dieser einen Gang ist, dann ist auch, desto schlechter ist dann zu der anderen Gang dann auch dein Verhältnis. Also kann ich euch auch nur ans Herz legen, dass ihr euch da mal informiert, wenn ihr für solches Gameplay was übrig habt. Dann wiederum ein Sportspiel der etwas anderen Art von Creo Team Games. Die haben eine Fußballsimulation kreiert, aber jetzt keine einfache, ich habe jetzt meine Spielfiguren und versuche ein Tor zu machen. Nein, es ist ein, na, wie haben sie es genannt, ein strategisches Fußballspiel. Also du hast da quasi auch deine Raster auf dem Spielfeld und kannst dann rundenbasierend, kannst du dann eben halt deine Bewegungen machen. Und du kannst dann auch da, je nachdem, welche Ability und Skills die einzelnen Spieler haben, kannst du dann auch andere Aktionen ausführen. Und das ist so komplex, das könnt ihr euch auch, glaube ich, gerade als Demo in der Steam-Version herunterladen. Man kann schon irgendwo sagen, es ist so eine Art Advance Wars mit Fußball. Ja, so würde ich es jetzt auf jeden Fall nennen. Sehr interessant auf jeden Fall. Ja, und das war dann auch mein Erlebnis dieses Jahr in der Indie Arena Booth. Ich hätte mit Sicherheit noch viel mehr Spiele anspielen können, aber ich glaube, dann hätte ich auch einiges von der Gamescom nicht gesehen. Im nächsten Jahr werde ich auf jeden Fall besser organisiert sein und mir dann mehr von der Indie Arena Booth anschauen, weil da geht mir wirklich das Herz auf, wo unabhängige Spielentwickler wirklich ihre eigenen Kreationen präsentieren können. Und das ist so abseits des Mainstream, sage ich jetzt mal, für mich etwas, wo ich auf jeden Fall Herzblut habe. Aber kommen wir zu anderen Dingen, die man noch auf der Gamescom gesehen hat. Es gab nämlich nicht nur Videospiele zu sehen, es gab natürlich auch viel Merch, wie am Anfang schon kurz angeschnitten, aber es gab auch eine große Cosplay-Village mal wieder. Und auch wenn ich der Ansicht bin, dass es dieses Jahr nicht so viele Cosplayer waren wie im letzten Jahr, aber so haben es dann auch einige Cosplayer dann auch dahin verschlagen, die dann auch ihre eigenen Kostüme präsentiert haben, ihre eigenen Anfertigungen. Und ich habe auch auf der Gamescom die Michi getroffen und die ist nämlich eine Cosplayerin und die kommt nämlich jetzt mal kurz zu Wort. So, aber nicht nur die normalen Spieler kommen hier mal zu Wort. Ich habe nämlich hier auch eine sehr sympathische Cosplayerin, die ich jetzt auch schon ein paar Jahre kenne. Bei mir ist die Michelle. Ihr könnt es zwar jetzt gerade nicht sehen, weil es leider ein Podcast ist und das nicht mit Bildern funktioniert. Aber Michelle, was hast du auf der Gamescom bisher gespielt und vor allen Dingen, was war das Besondere, was du gesehen hast? Ja, also das Besondere, was ich dieses Jahr sehen durfte, war die Demo bzw. der Prolog von Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red. Und ja, angespielt habe ich jetzt nicht wirklich viel, aber so im Arcade-Bereich gab es so den einen oder anderen Automaten, wo es ziemlich gut, wo man ziemlich gut zocken konnte. Du bist ja jetzt alle Tage eher als Cosplayerin unterwegs. Erzähl doch mal den Zuhörern, was so deine Favorites sind in Sachen Cosplay, also was du am liebsten darstellst. Also am liebsten stelle ich gerade den Charakter dar, den ich jetzt gerade anhabe, und zwar Ciri aus Witcher 3. Einfach aus dem Grund, weil das Cosplay sehr gemütlich ist und klar, man hat da hohe Stiefel an, aber das ist eher die Nebensache. Es ist überwiegend sehr gemütlich zu tragen und ich identifiziere mich mit Ciri auch am meisten. Jetzt bei solchen Wetter oder beziehungsweise bei solchen Temperaturen ist es sehr anstrengend, als Cosplayerin auf so einer Veranstaltung unterwegs zu sein? Es kommt tatsächlich aufs Cosplay an. Also wenn man natürlich ein sehr luftig, lockeres Cosplay anhat, dann ist das, denke ich mal, kein Problem. Aber bei Rüstungen oder bei schweren Kostümen ist das, denke ich, schon eine ziemliche Qual. Ja, das war ja auch so eine Sache. Es gilt ja so ein allgemeines Waffenverbot. Das hat dich ja auch ein bisschen eingeschränkt in deinen Utensilien in Bezug auf die Gamescom. Ist das richtig? Ja, also man muss aber sagen, die Gamescom hat wieder mal den Nachteil gebracht, dass sie die Waffenregelungen wieder mal sehr untransparent rübergebracht haben, und hätte ich gewusst, dass ich als Ciri mein Schwert mitnehmen darf, hätte ich es mitgenommen, denn man hat hier auch einige Cosplayer gesehen mit relativ großen Waffen, die so eigentlich laut den Regeln gar nicht erst zugelassen werden sollten. Okay, wird es noch irgendwas auf der Gamescom geben dieses Jahr, was du unbedingt sehen möchtest oder was du unbedingt mal anspielen möchtest noch? Also was ich auf jeden Fall anspielen will, ist Life is Strange 2 und Shadow of the Tomb Raider. Das sind noch so die zwei Spiele, die ich gerne noch sehen möchte. Aber ja, mal gucken, was die Zeit so mit sich bringt. Ich nehme die Gamescom dieses Jahr sehr gelassen. Das freut mich. Ich danke dir auf jeden Fall für das Interview. Und du kannst ja noch den Leuten mitteilen, wo man dich findet. Denn du bist ja als Cosplayerin sehr aktiv, sage ich mal. Also ihr findet mich unter Facebook und Instagram unter dem Namen Michelle Cosplay. Ich streame auch teilweise The Witcher 3 oder The Witcher 2 und auch Creative Streams, wo ich an meinen Cosplays arbeite, ebenfalls unter dem Kanalnamen Michelle Cosplay. Alles klar, vielen Dank. Die Michelle hatte ja eben das neue Cyberpunk-Game von CD Projekt angesprochen. Es gab einige Fachbesucher, die auch so eine Figur bekommen haben, die auch ziemlich krass aussah. Jedoch meinten einige Fachbesucher am gleichen Abend, nachdem sie diese Figur geschenkt bekommen haben, diese Figur für mehrere hundert Euro bei eBay zu veräußern, was ich persönlich eine große Sauerei finde. Aber das nur mal so am Rande. Es gab auch Hallen, wo einige Berufszweige dann auch erklärt wurden. Es gab von verschiedenen Universitäten und Fachbereichen, ich sag jetzt mal, technische Hochschulen waren da gewesen, es waren von verschiedenen Universitäten waren dann auch Leute da, es waren von Behörden waren Leute da, mit denen man sprechen konnte, insbesondere auch die USK war da gewesen, da konnte man dann auch sprechen, es war leider auch die Bundeswehr da, wo ich finde, die gehören da so überhaupt nicht hin auf die Gamescom, denn die Bundeswehr, klar, die hat Personalmangel, die müssen Leute suchen, aber bitte nicht da, wo Videospiele sind. Videospiele sind Videospiele und beim echten Krieg sterben wirklich Menschen, aber das ist nur meine Meinung und ich hoffe doch, dass viele Leute mir da zustimmen werden. Aber genug kritisiert, es war eine wirklich tolle Veranstaltung. Die Gamescom, sie ist zwar riesig, ich würde eventuell den Veranstaltern empfehlen, vielleicht nicht so viele Karten zu verkaufen und die Wege zum Einlass eventuell ein bisschen angenehmer gestalten, denn wie schon ganz am Anfang der Aufnahme erwähnt, so über Kieselsteine laufen im Sommer, das ist echt eine Katastrophe. Aber gut, ich sag nochmal danke an alle Leute, die ich getroffen habe. Ich sage danke an die ganzen tollen Aussteller, die es gab auf der Gamescom. Es gab auch noch mehr negative Aspekte, aber die möchte ich jetzt hier in diesem Podcast nicht thematisieren. Es gab wirklich viel zu entdecken und wenn man etwas für Videospiele übrig hat und egal in welcher Richtung, sei es Mobile Games, sei es ob du Core-Gamer bist, ob du nur Casual-Gamer bist, es ist für jeden etwas da gewesen. Und ein Besuch auf der Gamescom lohnt sich meines Erachtens auf jeden Fall. Das soll es aber dann auch schon gewesen sein. Das war jetzt mal wieder so eine kleine Special-Folge bei Masters of Nerdism. Falls euch diese Aufnahme gefallen hat, teilt die Kunde, teilt es in sozialen Netzwerken, aber geht den Leuten bitte nicht zu sehr auf den Senkel. Ansonsten freue ich mich über jede Art des Feedbacks und wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis bald, euer Huli-Nerd. Ciao.